herzlich willkommen zum Uncast Folge 180. Bitte verzeiht, falls die Folge heute etwas kürzer ausfallen wird oder sollte. Ja, dann kommt es daher, weil die Weihnachtsvorbereitung hier sehr viel Zeit wieder in Anspruch nehmen. Ja. Aber das sage ich ja sowieso jedes Mal von wegen der kurzen Sendung, ja, und dann verquatsche ich mich dann doch wieder. Ja. Obwohl ich ehrlich gesagt diesmal als Thema was ganz Unspektakuläres habe, aber trotzdem vielleicht etwas, wo ihr noch ein bisschen Nutzen draus schlagen könnt. Wobei ich bezweifle, dass ihr das nicht schon gesehen habt. Aber doch, hier zu Kusnachten, wie ich ja gern Weihnachten nenne, jetzt noch bei den Apps zuschlagen, das hat Google einem jetzt richtig schmackhaft gemacht. Zum Beispiel gibt's jetzt seit heute die Disney-Apps nochmal günstiger. Die Disney-Apps sind zwar öfters mal im Angebot, aber diesmal so richtig bis zu 90% weniger, ja, bei einigen. Und das ist so richtig gut. Also hier kaum noch eine App, die über 50 Cent liegt, ja, da sogar keine App, die über 50 Cent liegt. Das ist schon eine tolle Sache, vor allem bei Wreck-It Ralph und Temple Run dürfte das sehr, sehr interessant sein für viele. Ja. Gut, andere sind oftmals eben jetzt diese Kinderspielchen, ja, aber warum denn nicht, ja, wer hat denn nicht manchmal den Drang, ja, solche Spielchen auszumachen. Mickey Mouse Games hier ohne Ende jedenfalls, ja, und vielleicht hat ja auch jemand ja, der Nachwuchs, der sich hier über solche Spiele ebenfalls freut, ja, dann besteht die Gefahr, dass natürlich das Tablet und das Handy in Beschlag genommen wird hier über Weihnachten, ja. auf jeden Fall ist es mal wieder ein interessantes Angebot vom Play Store. Wie gesagt, Temple Run und Wreck-It Ralph dürften so die Highlights sein. Monsters University kann man sicherlich auch noch dazu ziehen. Und das vergesse ich immer, weil ich das schon sehr, sehr lange hier gekauft habe. Where's My Water? Ja, dieses lustige Spiel mit dem Krokodil. Das war, glaube ich, auch mal App der Woche im Uncast. Wo man eben das Wasser so umleiten muss, dass es eben zu dem armen Krokodil kommt, damit es wieder ein bisschen sich wohler fühlt. Ja, aber es gibt noch andere Weihnachtsangebote, die gibt's jetzt schon ein paar Tage, deswegen denke ich auch, dass die meisten da schon das gesehen haben, aber trotzdem müsste ich nochmal das erwähnen. Unter dem Motto tolle Apps, kleine Preise hat das Google Play Team einiges zusammengestellt. Beispielsweise der Music Maker Jam, ja, Beautiful Widgets, Panorama 360, dann aus der Runtastic Serie gleich drei verschiedene Apps. Quello gibt's auch, ja, Quello, da gibt's sogar 14 Tage kostenlos momentan. Das Quello streamt also Konzerte und Musikdokumentationen, ja, sehr außergewöhnlich und vielleicht gerade deswegen für einige interessant. Dann die App Comics, die großen Zugang auf viele verschiedene Comics gewährt, leider nicht hier mein Bereich, die Comics, die hier angeboten werden. Aber dennoch für viele US-Comic-Fans dürfte das eine wahre Fundgrube sein. Auch hier gibt es Vergünstigungen. Ja, da schaut einfach mal rein. Es gibt auch hier bei einigen Apps in-game, also oder in-app Vergünstigungen, dass man zum Beispiel Titel kaufen kann günstig. Und hier ist zum Beispiel bei Comics eben dann Rabatte auf ausgewählte Top-Comics. Ja, also sogar, im Prinzip, wenn man so will, mehr als nur jetzt App Reduzierung. Ja, weil Comics ist ja normalerweise sowieso immer kostenlos, die App, aber hier eben diese ausgewählten Top-Comics nochmal Rabatte. Camera Zoom FX, auch das ist hier um 50% ist die App reduziert und nochmal zusätzlich 50% Rabatt auf Sonderfunktionen, die man eben in der App kaufen kann. Fixie GIF Camera gibt's ebenfalls hier kostenlos. Feiertags und Hipster 7 Packs. Hipster 7 Packs! Was ist denn das? Ja, wie die kauft jemand, der den Uncast hört, ja. Hipster Theme Packs. Ja. Und Swift Keyboards gibt's auch 50% günstiger. Wer bis jetzt eins der besten Keyboards immer noch nicht hat, der kann sich da jetzt, da kann jetzt 50% sparen. Gibt's eigentlich gar nicht mehr, dass es noch niemand hat, ja, dass es jemand nicht hat. Aber interessant übrigens auch noch für die Feiertage. Es gibt ein sogenanntes Ice Theme, speziell für die Weihnachts-Winter-Feiertage. Ja, hier ein ganz tolles Theme. Das wird bei mir in der kalten Jahreszeit jetzt weit nach Weihnachten hinaus noch auf dem Handy bleiben. Ganz, ganz toll. Ich hoffe, das Sommer gibt's dann ein Äquivalent dazu. Es sieht wirklich toll aus und die Effekte beim Draufdrücken sind auch toll. Ich sag da nochmal später was dazu. Und Strange Beard, Pirate Princess. Ja, da habe ich so ein bisschen gestockt. Also fast geholt, ja, aber Pirate Princess. Ja, da hat es mich da halt doch abgeschreckt. Aber auf jeden Fall, auch das ist sicherlich interessant. Die App ist um 75% reduziert. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat Google auch noch hier auf besondere Top Games, wohlgemerkt Top Games, werdet ihr gleich hören, nochmal 50% Rabatt draufgepackt. Nova Free beispielsweise, Modern Combat 4, Zero Hour, kostet zum Beispiel nur 89 Cent, ja. Genau wie Skylanders Battleground, ja, eine Skylanders Android-App gibt's auch, 2,17 Euro nur momentan. Dann auch Neon Shadow Need for Speed Most Wanted, ja, nur 89 Cent, der Hammer. Anomaly 2, da muss ich sagen, halt, ja, kleiner Moment, da gibt's noch was in der News, bevor ihr jetzt sofort kauft, erst noch kurz warten, ja. Amazing Spider-Man, Sonic Episode 2 gibt's tatsächlich 89 Cent, Rayman Jungle Run, eins der besten Android-Games, wie ich finde, das muss noch App der Woche werden irgendwann, The Walking Dead, The Bard's Tale, also wirklich, da kann man Tränen lachen, ja, deswegen hat es auch hier fast die Höchstbewertung, ja, 4,5 Sterne. Ich glaube sogar, das war noch abgestuft. Ich habe das jetzt nur grob gesehen. 4,7, genau. 4,7 ist die Bewertung. Richtig genial, unverdient. Und dann noch Dr. Pandas Airport. Yay! Yeah. Also, richtig gute Angebote, die es da momentan gibt. Und wenn ihr also noch was sucht, für euch selbst, ja, oder für andere. Leider kann man ja noch nicht schenken, ja, mit solche Apps, ja. Wäre ganz toll, wenn man zum Beispiel eine App für jemand kaufen könnte, ja, und der sich die dann kostenlos runterladen könnte. Aber, naja, auf jeden Fall kann sich auch mal selbst was Gutes tun, ne? Ja, im Prinzip, das war's ja schon wieder vom Thema. Wie gesagt, mit den Games hier im Angebot, da komme ich gleich noch zu was anderem. Ja, erstmal zu den News im Google oder das Google Kalender Update gibt's jetzt. Ja, einige dürft's noch interessieren. Viele benutzen allerdings schon andere Apps mittlerweile für den Kalender zu verwalten nach dem ganzen NSA-Skandal-Krams, ja. Dennoch werden sich die Leute, die es nutzen, bestimmt freuen darüber, dass es jetzt hier eine bessere Verbindung zu Gmail gibt, nämlich jetzt kann ein Event quasi gespeichert werden im Kalender direkt aus Gmail raus, ja, und dann eben auf die Kalender-App oder eingetragen werden. Ja, genau. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Es gibt noch ein anderes Update. Ha, Notion Inc. ist zurück. Genau, Hardware. Wer sagt uns noch was? Tablet? Genau, das erste Android-Tablet. Ja, zumindest mal das erste angekündigte. Leider hat sich dann so weit verzögert. Ich glaube, da kam dann so zuvor sogar noch ein anderes. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also Arcos war auch sehr, sehr früh. Ich weiß nicht mehr genau. Der Notion Inc. Adam. Ja, Adam. Manche haben noch Adam dazu gesagt. Ja, das war auf jeden Fall eins der ersten Tablets. Und vom Konzept her sehr, sehr genial. Damals schon ein Display, das wirklich geeignet war, um zu lesen und um gleichzeitig eben auch hier ein vollwertiges Tablet-Display abzuliefern. Jetzt kommt der Nachfolger davon, der Adam 2. Und als Besonderheit hat das wohl, ja, so sieht's jedenfalls aus, ja, ein Ticker, ja, also ein Side-Display-Ticker, ja, also das heißt, wenn man das Tablet jetzt auf dem Tisch liegen hat, ja, und auf der Unterkante, da ist ein kleines Display drauf, wo zum Beispiel dann hier drin steht, so ist auf der Abbildung sehen, zum Beispiel die neuen Mails, ja, oder Anrufe in der Mailbox, ja. Und dann kann man dort tatsächlich das sehen, ohne dass das normale Display eingeschaltet ist und wenn das Tablet einfach so auf dem Tisch liegt. Ich finde es ganz innovativ, da kann man sicherlich noch viele andere Sachen damit machen. Da müssen wir uns mal überraschen lassen, was da noch herauszuholen ist aus diesem Mini-Display an der Kante. Ja. Und die anderen technischen Daten sind auch soweit okay. Wie nicht anders zu erwarten vom Adam 2, ein 10,1 Zoll IPS-Display, ja, 1280 mal 800 Pixel Auflösung ist eher Mittelmaß, aber ja, ihr wisst ja, Pixel Freak bin ich nicht, ja. Anders sieht schon wieder aus. Dual Core Cortex A9, 1,5 GHz. Das ist ja okay, auch naja, da ist es schon wieder, also wirklich gerade so an der Grenze. Ja. Die GPU wiederum ist interessant. Quad Core Mali 400, ja, da scheinen sich was dran dabei gedacht zu haben. 1 GB Speicher für heutige Verhältnisse auch nicht mehr ganz toll. 3,15 Megapixel Kamera für hinten ein Foto zu machen ist natürlich, ja, kann man vergessen, ne? Aber als Frontkamera dasselbe. Und das ist schon wieder eine andere Geschichte. Ja, als Frontkamera 3,15 Megapixel, super genial. 8 GB Speicher sind drin und eine sage und schreibe 6000 Milliampere Batterie, also Akku, ja. Und der größte Haken dabei ist meiner Meinung nach, dass es nur Android 4.2.2 drauf hat. Da muss ich schnell noch was tun, ja. Aber wir brauchen uns noch keine Gedanken zu machen. Das Gerät gibt es momentan nur in Indien, ja, und kostet umgerechnet etwa $265. Und da sehen wir auch, warum die Leistungsdaten nicht ganz so groß sind, ja, nicht ganz so gut sind. Aber es ist nur akzeptabel, ja. Die 3G-Version kostet dann $305, wer das dann nochmal in Euro umrechnet, der kommt dann eben schnell zu dem Schluss, dass es schon recht günstig ist, ja. Wie gesagt, das Hauptaugenmerk ist natürlich sicherlich auf diesem Display an der Kante. Das ist eine Neuigkeit, eine neue innovative Geschichte. Ja, das Gerät an sich, dann die technischen Daten, die hauen einen sicherlich nicht vom Sockel jetzt gleich. Ne? Ja, das war anders da, als damals der Original Adam rausgekommen ist. Da war das auch von den technischen Daten her schon der Hammer, aber vielleicht hat es deswegen auch so lange gedauert, bis es dann letztendlich auf den Markt kam. Das Samsung Gamepad, das ist jetzt allerdings auch nicht nur in Indien, ja, wenn überhaupt in Indien, sondern auch für Europa verfügbar. Und zu benutzen ist das Ganze mit Geräten von 4 Zoll bis 6,3 Zoll Größe, also für die meisten Smartphones. Und was kommt da mit diesem Controller? Zwei Analog-Sticks, ein Digital-Steuerkreuz, vier Action-Buttons, ja, sag ich mal, und dann noch 5 Funktions-Buttons, ja. Hat die sagen sogar auch Action-Buttons. Ha, habe ich nicht abgelesen. Juhu. Tja. Ja, ne? Und es ist sogar noch eine Fernbedienungsfunktion drin, ja, wie die schreiben hier, die verbesserte Home Gaming Experience, ja, was immer das auch heißt. Kompatibel ist es für Geräte Samsung Galaxy Geräten 4 ab Android 4.3, also zum Beispiel das Galaxy Note, Note 2, das S3, ja, und so. Ein NFC-Tag ist an dem, an diesem Gamepad dran, wo man also einfach nur sein Handy dran halten muss und schon ist alles eingestellt und dann kann es auch losgehen. Ob und wie das Gamepad auch für andere Handys von anderen Herstellern zu benutzen ist, das ist wiederum was anderes. Samsung hat schon in letzter Zeit eigentlich einen Namen damit gemacht, dass seine Sachen eigentlich fast nur noch vernünftig mit den eigenen Produkten zusammenarbeiten, wie zum Beispiel das Galaxy Gear, ja, was immer wieder für große Enttäuschung sorgt. Ob das jetzt hier, wie gesagt, auch so ist, kann ich nicht genau sagen. Wenn es tatsächlich so wäre, aus dem Artikel ist jetzt nichts weiter rauszulesen, dann müsste das schon also wirklich verhindert werden, dass es geht, denn immerhin wird das Ganze ja über Bluetooth 3.0 verbunden, sollte also eigentlich auch hardware-technisch kein Problem sein. Ja, wenn, dann wäre es sicherlich wär softwaremäßig, wäre man wieder gegängelt worden. Ja. Übrigens, Software, genau. Von Arcos gibt es ja das total innovative System, das dann auch von Nvidia benutzt wurde, mit dem Nvidia Shield, dass man die Tasten quasi frei belegen kann für bestimmte Funktionen, Aktionen auf dem Touchscreen. Ja. Hier ist es eben so, dass die Titel quasi dafür auch geeignet sein müssen, ein Stück weit. Ja. Also das heißt, die Apps müssen es unterstützen. Das heißt, EA, Need for Speed, Most Wanted, Asphalt 8, Airborne, ja, First-Person-Shooter wie zum Beispiel Modern Combat 4, Zero Hour, eben gerade gesagt im Angebot, ja, und Sega Virtua Tennis und so, ja. Die können dann alle gespielt werden damit, aber wer jetzt meint, alle Android-Games können mit dem Joypad gespielt werden, der wird leider enttäuscht werden. Da müsste man dann schon nach anderen Lösungen von anderen Herstellern schauen, die eben einen erlauben, da das frei zu definieren, falls es sowas außerhalb von Arcos noch gibt. Ja, was Kurioses, ein Weihnachts-Easter Egg, ich hab so gelacht, ja, ein Weihnachts-Easter Egg in Google Search, ja. Also das ist schon ziemlich heiß, ja. Ein Easter Egg an Weihnachten, extra für Weihnachten, ja. und zwar einfach mal eintippen in die Google-Suche, zum Beispiel Let's Go Caroling, ja. Und dann kann man verschiedene Lieder auswählen, ja. Dann wird man gefragt, which carol would you like to sing? Ich denke mal, das geht nur im Englischen. Dann kann man zum Beispiel Jingle Bells auswählen oder Up on the Housetop, Deck the Halls, Oh Christmas Tree, We Wish You a Merry Christmas, ist natürlich auch drin. Und dann kann man loslegen und der Text wird natürlich auch eingeblendet und ihr glaubt's nicht, die Songtexte dazu auch mit dem schönen, wie so bei so einem Karaoke-System, ja, mit so einem schönen Ball oben drüber, wo genau anzeigt, was ihr jetzt gerade singen müsst, welche Silbe, ja. Dann könnt ihr dann richtig schön Weihnachtslieder mitdrellern, das wolltet ihr doch schon mal immer machen, ja. Aber passt auf, dass euch der Nachbar nicht hört, ja, sonst könnt ihr richtig sauer werden. Das Amazon-Handy, ja, über das wurde oft gesprochen, ja, und ich weiß nicht, wie oft soll es schon erscheinen, ja, und jetzt kam mal wieder ein neues Gerücht, das aber vielleicht etwas fundierter ist. Die DigiTimes berichtet, dass eine Firma Primax Electronics einen Auftrag von Amazon bekommen hat für Kompaktkameramodule für Smartphones. Ja, und diese Smartphones sollen in der ersten Hälfte 2014 auf den Markt kommen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, das ist vielleicht ein neuer Kindle oder was weiß ich, ja, aber es lässt schon wiederum die Gerüchte aufkommen, dass jetzt eben Amazon bald mit einem eigenen Handy auf den Markt kommt und es wäre auch ein logischer Schritt. Ich habe mich schon lange gefragt, warum Amazon das noch nicht gemacht hat. Ich kann mir nur so vorstellen, dass mit den Netzbetreibern da sehr viel und sehr ausgiebige Verhandlungen gemacht werden müssen, ja weltweit, damit man, damit die Geräte auch von den Netzbetreibern akzeptiert werden, ja, beziehungsweise zugelassen werden im eigenen Netz. Da wird Amazon es nicht so einfach haben wie jetzt zum Beispiel mit den Kindle. Ja, da hatten die auch Verträge mit dem einen oder anderen Anbieter, ja. Aber das waren eben keine Telefone. Das heißt, da gelten ganz andere Standards. Wenn man mal sieht, was momentan in den USA bei Verizon immer noch abgeht mit dem Nexus 7 Tablet, da kann man dann auch schon von Willkür sprechen und vermuten, dass einfach die Firmen bestimmte Produkte, Marken, die einem nicht gefallen, ja, dann eben versucht zu verhindern, dass die im eigenen Netz funktionieren. Ja. Die Sicherheit des Netzes wird dann natürlich immer in den Vordergrund gerückt, obwohl jeder weiß, dass es natürlich Mumpitz ist. Gut, Humble Bundle 8. Und jetzt komme ich noch zu dem Game, das ich vorhin schon aufgezählt habe, das es auch für günstig im Play Store gibt. Das neue Humble Bundle. Ja, und wieder sind jede Menge Games drin. Momentan liegt der Durchschnittspreis bei $4,23. Den müsst ihr zahlen, wenn ihr zwei Games zusätzlich haben wollt. Ha, da kommt aber noch mehr Games dazu, ja. Ist schon angekündigt, dass da noch mehr Games dazu kommen, wer über den Durchschnitt zahlt. Aber wer Humble Bundle immer noch nicht kennt, ihr könnt so viel zahlen, wie ihr wollt. Ihr könnt die ganzen Apps, also die normalen Apps, außer diesen beiden, ja, könnt ihr für einen Euro bekommen, ja. Also ihr könnt so viel zahlen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch 10 Euro zahlen, was absolut fair wäre bei den Spielen. Hier drin in dem Bundle ist Little Inferno. Ja, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, diese App. Ich meine auf einem anderen System. Es ist so ein Ofen, ja, so ein Kamin. Und dort muss man dann ja Sachen reinschmeißen, damit es warm bleibt. Und das ist dann auch mit Leiden verknüpft von verschiedenen Sachen, die man dann eben da reinwirft, ja. Marshmallows, explosive, was ist Blowfish? Was sind das hier? Ein Kugelfisch, genau, ja. oder ähnliches, also so ein ja, ich will mal sagen, so ein 3D-Fun von Angry Birds vielleicht. Naja, so ganz, ganz weit entfernt, ja. Auf jeden Fall hat es damals schon, als das erste Mal zu sehen war, für Furore gesorgt, einen riesen Zuspruch bekommen. Das ist richtig toll gemacht. Bevor ich jetzt weiterrede, die ganzen Apps sind nicht nur für Android, sondern die sind auch für Windows, Mac, Linux und Android. Ihr wollt für alle vier Systeme, ja, es könnt ihr diese Spiele nutzen. Das ist Wahnsinn, oder? Das nächste ist Gemini Rue oder Gemini Rue. Ja, wir sollen es wahrscheinlich Rue aussprechen, ja, aber das ist Rue, wird es wahrscheinlich in Englisch ausgesprochen. Gemini Rue, ja, es ist irgendwie auch so ein, naja, sagen wir mal so ein Science-Fiction-Adventure-Game, ja. Das in einem ziemlich abgefahrenen Szenario spielt, aber nicht abgefahren jetzt bunt und lustig, sondern eher so mysteriös und dunkel, ja, eine Welt, die ständig regnet, ja, ein Rainy Planet ist hier beschrieben, ist schon ja von der Atmosphäre her interessant, ja, wenn auch nicht für jeden geeignet, ja. Dann, ja, ihr kennt ja die Run Games, ne, wo man dann immer, also die Spielfigur rennt und man muss dann Hindernissen ausweichen. Hier wird's mal alles gemacht. Man fällt und fällt und fällt und entsprechend heißt das Spiel auch For the Awesome. Ja, es tut mir leid, so ist das. Ihr werdet jetzt sehen, der Titel, ja. Ich glaube kaum, dass der Titel, also da kann es bei einigen Systemen vielleicht Schwierigkeiten geben, ne, wenn der Dateiname wirklich so ist, ich hoffe es nicht. Auf jeden Fall fällt man da runter, muss aufpassen, dass man irgendwo dagegen donnert. Gleichzeitig kann man aber auch Bonis einsammeln, die hier in der Luft rumfliegen, ja. Und Skydiving par excellence, so könnte man es abkürzen, ja. Und das Ganze bietet sogar einen Oculus Rift Support für Windows und Mac. Ja, also das heißt, wenn ihr den Oculus Rift habt, diese virtuelle 3D-Spiele-Brille, Konsole, ja, dann könnt ihr damit auch dieses Game in 3D spielen. Ja, heftig, heftig. Aber so auch natürlich für euer Android-Gerät. Dann gibt's noch Jack Lumber da drin. Tja, was soll man da sagen? Ein total abgedrehter Holzfäller ist allein im Wald und hat's und kriegt die Panik irgendwie hier und nein, natürlich nicht, ja. Man muss hier ja, wie soll ich das aus sagen, so Holzstücke logisch verbinden, ja, so damit die dann zu Kleinholz verarbeitet werden. Ja, und das ist so einfach sich das anhört, so schwierig wird es dann, wenn es weitergeht. Und ist sicherlich auch ein Game, so ein, also ich würde sagen, ein Puzzle-Game, ja, das bestimmt viel Zeit in Anspruch nimmt insgesamt. Ja. Also Puzzle-Game trifft es noch am ersten, wobei das ist so verrückt, das könnte auch alles mögliche andere sein. Ja, also wenn ihr dann mehr als der Durchschnitt momentan bei $4,23 zahlt, ja, dann bekommt ihr noch Hero Academy, ein rundenbasiertes Strategiespiel, das auch sehr, sehr gut ist, ja, so im Stil von Final Fantasy Crystal Chronicles, würde ich mal sagen. Für die Fans von solchen Strategiespielen sicherlich ein Highlight. Und dann eben das Anomaly 2. Wo ich eben schon mal gesagt habe, ja, also wenn ihr daran interessiert seid, dann könnt ihr mal überlegen, ob ihr nicht vielleicht $4,23 oder $4, sagen wir mal $4,30 investiert und dann dieses Spiel bekommt zusätzlich zu den ganzen anderen Spielen, die ich jetzt noch aufgeführt habe. Ja. Das ist nämlich ebenfalls dort drin enthalten in diesem Humble Bundle System. Ich hoffe, ihr seid nicht irritiert, dass ich immer so oft über Humble Bundle spreche. Es ist nur so, dass die momentan ziemlich viel machen, die Jungs dort. Und oftmals sind halt die Angebote der Hammer. Und ich finde das Konzept schon sehr, sehr gut, dass man einfach so viel zahlen kann, wie man will. Und da kann man auch leicht sehen, dass viele Leute auch gern mal mehr zahlen, ja, als sich die Entwickler da sogar in ihren kühnsten Träumen erhofft hätten. Ja, beispielsweise wurde das Paket jetzt hier 125.000 Mal verkauft. Insgesamt wurden 531 Millionen Dollar bis jetzt an Einnahmen generiert da. Das ist noch 8 Tage gültig. Da kann also noch was gehen. Und das sind auch die Top-Contributors und da ist der Top-Beitrag momentan von einem, der tatsächlich $2.500 gezahlt hat für diese Spiele. Und das ist schon hammerhart, so die, sag ich mal, wo ich noch denke, dass noch normale Benutzer sind, ja, ist zum Beispiel hier auf Platz 10 $111, ja, oder $123 auf Platz 9 und so weiter und so weiter. Also es gibt auch Leute, die lassen sich da wirklich nicht lumpen. Es sind auch immer ein Teil von dem, das könnt ihr selbst festlegen, welcher Teil, wird auch gemeinnützigen Stiftungen zugeführt, ja. Und als da wären zum Beispiel die EFF und Child's Play. Ja, da könnt ihr auch auswählen, wer wie viel bekommen soll von eurem Geld. Ja, das ist doch mehr als fair, oder? Und wie gesagt, es kommen noch mehr Spiele hinzu, mindestens noch eins, vielleicht sogar noch zwei. Die werden allerdings erst bekannt gegeben, und zwar am Dienstagmorgen. Ja. Und da wird es dann eben rauskommen, was da sogar noch zusätzlich geben wird. Also man kann wirklich nichts sagen. Ja. Selbst wenn man hier jetzt 10 Euro locker zahlen wird, ja, dann hätte man ein super Schnäppchen gemacht. Und wie immer beim Humble Bundle gibt es auch die Musik von den meisten Games, hier 4 Soundtracks, gibt's dazu. Ja. Ist im Preis bereits mit drin und in der Vergangenheit war es auch immer in FLAC-Format, also verlustfrei, falls es vorliegt, in dem Format, ansonsten ein hochwertig codiertes MP3. Also Da kann man auf jeden Fall wirklich nichts sagen. Gut, also Humble Bundle 8 könnt ihr loslegen. 8 Tage ab der Zeit, Weihnachten, müsst ihr, ne? Ja, SwiftKey, das Winter Theme, das habe ich ja schon, da habe ich ja schon davon gesprochen und das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz toll, was hier möglich ist oder ist, ja, bei diesem SwiftKey. Dieses neue Ice Theme, das bringt nämlich zum Beispiel die Tasten ja in der schöner ja, Eisblockform mit Schneebelag oben drauf. Wenn ihr drauf drückt, ja, dann wird ja die Schrift vergrößert, so dass ihr seht, was ihr gedrückt habt. Das ist dann schön in der Schneeflocke und so. Ja, aber ihr könnt auch noch mal gucken. Ja. Da gibt's auch noch eine Funktion, ja, bei der es schneit, ja, auf die Tastatur. Ist das schön, oder? Gut, während letztes vielleicht eher ein bisschen nervt beim Tippen dann, ja, so ist es doch so sehr schönes Gimmick, ja, und wer will das nicht haben, ja. Herrlich. So ist das. Da kriegt man gerade wieder so Wintergefühle, wobei, muss man rausgucken an Temperatur, dann ist mit Winter nichts, ne? Winteranfang war. Ha! Ja, lachhaft. Ich hoffe, für euch ist es besser. Wobei, ich bin froh, dass es nicht schneit hier. Ja, ganz klar. Bevor ihr mir jetzt schreibt, wie man das zum Schneien bringen kann, ich weiß nicht, ich habe schon alles Mögliche probiert, das geht bei mir nicht. Keine Ahnung. Ja, also angeblich, wenn ihr noch besonders irgendwie Holiday-Feeling haben wollt, ja, dann sollt ihr Ho Ho Ho reinschreiben, also zusammengeschrieben, wenn ihr im neuen Ice-Theme seid, aber da passiert bei mir rein gar nichts. Ja, vielleicht, weil ich mehrere Sprachen eingestellt habe. Ja, müssen wir mal probieren, wenn man es auf nur Englisch US stellt, ob vielleicht dann was passiert. Gut, gut, gut. Dann machen wir weiter im Text. Und zwar Firmware-Update für QX-Objektive sind unterwegs. Die Sony QX-Objektive, die man an verschiedene Handys, nicht nur an Sonys, dran pinnen kann oder auch einfach so in der Hand halten und benutzen. Ja? Die aus jedem Handy dann quasi eine echte, geniale, richtige Kamera mit super Objektiv machen. Ja. Dafür gibt es jetzt ein Firmware-Update und auch die App dafür, die Play Memories Mobile App, wird geupdatet. Nur ein kleiner Sprung. Die Firmware-Update wird noch ein bisschen dauern, aber die wird dann Möglichkeit bieten, dass ISO-Aufnahmen bis zu 3200 gemacht werden können mit der QX10 und sage und schreibe 12800 für die QX100. Also, ja, auch im ziemlich dunklen Licht, ja, dürfte das noch Aufnahmen, dürften da noch Aufnahmen möglich sein, wenn auch natürlich mit den entsprechenden Störgeräuschen, ja, im Bild, aber trotzdem. Außerdem können dann beide 1080p Widescreen Videoaufzeichnungen machen und es sind noch einige andere Verbesserungen. Also es ist schon mal ziemlich gut und da können sich die Benutzer von diesen QX-Objektiven doch freuen und andere können vielleicht auch überlegen, also wenn ihr mit der Kamera mit in eurem Gerät nicht einverstanden seid, ja, und sagt, na, da hätte ich doch schon ein bisschen bessere, guckt euch mal diese Objektive an, die sind wirklich sehr, sehr gut, dann habt ihr wirklich die Qualität wie von einer Kompaktkamera und ich kann euch sagen, das ist Unterschied wie zwischen Tag und Nacht, die billigste Kompaktkamera ist besser als eure teuerste Smartphone-Kamera, kann ich euch versichern, ja, egal wie viel Megapixel. ROM-Manager-App, die von Koosh oder Koosh, weiß nicht, wie sich derjenige da ausspricht, die ist entfernt worden. Ja, tatsächlich, Google hat die rausgeschmissen aus dem Store. Und das hat aber einen Grund, und zwar, weil da In-App-Purchases mit PayPal möglich sind. Und Google und PayPal sind da offenbar nicht ganz so kompatibel, jedenfalls nicht bei In-App. Käufen, ja, und deswegen müsst ihr damit rechnen, liebe Entwickler, wenn ihr so eine App anbietet, warum macht ihr es überhaupt, ja, dass die dann gesperrt wird. Ist doch klar. Bei Android ist das natürlich nicht ganz so schlimm, weil Coach kann immer noch diese App auch auf seiner Webseite anbieten, beispielsweise, ja, und durch das Sperren hat die App auch jetzt, würde ich mal sagen, sehr viel mehr Zulauf bekommen, ja, also ich wusste davon, von dieser App gar nichts vorher, und jetzt war sie dann eben in allen möglichen Newsseiten und Medien und Podcasts vertreten, so dass man überhaupt erstmal aufmerksam gemacht wurde darauf. Also das bleibt natürlich dem Entwickler lassen, nur über den Play Store geht das nicht. Ja, da darf man eben kein PayPal in-App anbieten, ja. Man kann natürlich streiten, ob das jetzt so, oh, Google, was machen die jetzt, warum haben die das getan, das ist unglücklich, ja, es ist unglücklich gemacht worden von Google, aber ich meine, es gibt nun mal halt Regeln, ja, und die muss man einhalten, und es ist ja klar, dass sowas das Geschäftsmodell von Google komplett untergraben wird, ja. Wie gesagt, Google, bei Google im Gegensatz zur Konkurrenz kann man ja hingehen und kann die Apps auch von jeder beliebigen Webseite herunterladen und installieren, sideloaden. Ja. Das geht zum Beispiel eben bei unseren Freunden aus Cupertino so nicht. Ja. Und die sperren mehr als einmal eine App. Ja. Also da ist schon alles Mögliche gesperrt worden. Und auch weil ein Icon, ein Pixel falsch gesetzt hat, ja, ist kein Witz, ja. Aber gut, so schlimm ist Google noch lange nicht. Trotzdem kann man natürlich sagen, okay, Google, was ist los? Jetzt mach doch mal ein bisschen low, ja, könntest du nicht. Aber wie gesagt, Entwickler müssen eben damit rechnen, wenn sie gegen die Richtlinie im Play Store verstoßen, dass dann eben die App auch entfernt wird. Ja. Gut. Übrigens, Apps und Geld, ja, es wird, weil wir gerade schon von Apple gesprochen haben, ja, es wird immer wieder aus dem iOS-Lager gesagt, ja, ihr mögt zwar viel App-Downloads haben bei Android, ja, aber was bringt denn das? Ja, die Verdienste bei iOS sind ja viel höher. Also, ich habe ja schon öfters gesagt, ja, erstmal mich als Anwender interessiert es mich überhaupt an feuchten Kehricht, wie viel Geld ein Entwicklerstudio mit seiner App verdient. Das interessiert mich nicht als Kunde. Warum sollte mich das als Kunde interessieren? Als Kunde interessiert mich, dass ich die App möglichst billig kriege. Ja, so. Alles andere ist ein Bonus, wo man dann sagt, ja, aber man muss ja auch fair bleiben, man muss die Entwickler unterstützen und so weiter. Klar, logisch, nix wie hin. Es gibt mehr als ein Open-Source-Programm, das kostenlos zur Verfügung gestellt wird und ich mir wie nennen die sich als treue Zusatz-Bonus-App. Ja, das ist dann eine kleine Key-Datei mit ein paar Kilobyte, die überhaupt gar nichts macht, ja, sondern nur ein Icon auf dem Handy hat, dass man eben zeigen kann, dass man was für die App bezahlt hat, ja, sozusagen als Dankeschön. Ja, darum geht's halt nicht. Ja. Aber was komplett diesem Gejammer zuwiderläuft, von wegen, ja, gute Apps müssen auch was kosten, ja, das ist das, was ich auch schon sehr oft gesagt habe. Mit kostenlosen Apps kann man mehr Geld verdienen als mit kostenpflichtigen Apps. Die sogenannten Freemium-Angebote, die hauen alles weg in Sachen Profitabilität. Alles. Ja. Da gibt's, das können verschiedene Sachen sein. Das können In-App-Game-Käufe sein. Ja. Das heißt also zum Beispiel, ihr habt ein Spiel, ja, und dann gibt's irgendwelche Zusatzsachen, die könnt ihr euch dann kaufen, ja, über die App. Ja, das Hauptspiel ist kostenlos, wie so oft. Und wenn ihr zum Beispiel schneller vorankommen wollt, ja, oder bestimmte Items haben wollt, dann könnt ihr die gegen echtes Geld kaufen, ja. Und jetzt sagt man oft, ja, wer macht denn das? Niemand macht das. Ja, fehl. Ganz, ganz falsch. Das habe ich auch schon bei Spielen wie Cityville auf Facebook beobachtet, ja, jetzt natürlich auch Singa alleine, war es eigentlich ziemlich heftig, was die Leute teilweise ausgegeben haben. Das habe ich auch daran gesehen, nachdem Singer rausgegangen ist, sozusagen aus Facebook. Ja, ich habe auch meinen Facebook-Account gelöscht. Da konnte man dann sehen, wie Singer eine Premium-Mitgliedschaft gemacht hat. Dann zahlt man monatlich, ich glaube, es waren 10 € und dann hat man Zugriff auf bestimmte Vergünstigungen, ja, kriegt so und so viel Coins kostenlos, ja, und so viel In-App-Game-Geld kostenlos. Da war ich echt verwundert, wie viel meiner Bekannten ein monatliches Abo für 10 € abgeschlossen haben, ja, um CityVille zu spielen, um sich einen neuesten Gartenzaun zu holen oder seine Pflanzen schneller wachsen zu lassen. Ja, es ist in der Tat so. Fragt mich nicht, woran das liegt. Ja, ich selbst kann dem eigentlich nichts abgewinnen, aber das Modell, das scheint sehr, sehr, sehr gut zu funktionieren. Ja, eine Statistik hat es jetzt gezeigt, dass eben das meiste von den Einnahmen von In-App-Purchases kommen von kostenlosen Apps. Und das zählt auch oder speziell für den Apple App Store. Da wurden nämlich diese Daten hauptsächlich erhoben, wenn ich das sogar richtig sehe, sogar nur an diesem Store erhoben. Also ich bin mal sicher, dass es bei Android auch nicht anders ist, ja? Weil bei Android boomen ja diese Freemium-Games geradezu. Ja? Heute ist auch wieder ein Freemium-Game-App der Woche, ihr werdet es gleich hören. Somit sind zum Beispiel 90% aller Spiele kostenlos mit In-App-Purchases. Ja? Dieses Modell scheint sich absolut zu rechnen. Und es wundert mich auch nicht. Ja, das wundert mich auch nicht. Denn wenn man erstmal angefangen hat mit einem Game, ja, und will weiterkommen, ja, dann sind eben doch oft viele versucht, das zu machen. Es gilt aber nicht nur für jetzt Games, sondern auch für andere Apps. Wenn man dann zum Beispiel eine Schranke überwinden will, zum Beispiel über Podcasts, ja, man kann zwei Podcasts abonnieren, wer aber jetzt mehr abonnieren will, der muss dann eben eine Erweiterung kaufen und das scheint so zu funktionieren, ja, besser als wenn die App gleich von Anfang an Geld kosten würde, dann sagen die Leute nämlich schon am Anfang, na, muss ich das haben? Nee, muss ich nicht haben. So sagen dann die Leute so, ist ja kostenlos, kann ich mir auf jeden Fall mal angucken, ja, laden es runter, dann gefällt's denen und dann benutzen sie es und dann wollen sie es nicht mehr hergeben und dann holen sie eben per In-App Purchase dann wieder was. So ist es. Also, kostenlose Spiele, zumindest die, die man kostenlos herunterladen kann, die bringen oftmals mehr. Ja, alter eBay-Trick, alles einstellen für 1 €. Ihr kriegt mehr, als wenn er gleich mit 100 € anfängt, was weiß ich für irgendwas, ja. Es ist immer so, weil wenn der erste mal geboten hat, ja, dann will der das Teil auch haben, ja, und dann fängt ein anderer vielleicht bei 5 € an, der will das auch haben. Und dann kommt noch einer, der bietet bei 10 € mit, da will es auch haben und so weiter und so weiter und so weiter. Und am Schluss habt ihr vielleicht Dutzende von Leute, die sich gegenseitig überbieten wollen, nur weil die von Anfang an gedacht haben, sie bekommen ein Schnäppchen. Dann ist es schon längst über dem Preis drüber, was es normalerweise im Geschäft kostet und die bieten immer noch. So ist es. So funktioniert die Welt, Leute. Ja, so ist es. Ja, noch was. Sony bringt ein Update 4.3 für mehr Geräte. Da habe ich auch gedacht, soll ich jetzt mich freuen darüber oder weinen? Das überlasse ich aber den Besitzern des jeweiligen Gerätes, weil ich finde es schon ziemlich verwegen jetzt. Ansonsten kann ich mich bei Sony nicht beschweren über die Updates. Die sind eigentlich immer noch recht human, ja, und sogar noch einigermaßen im Zeitlimit und die Geräte sind jetzt gleich veraltet, ja. Aber dennoch verwundert es mich, dass die jetzt fürs Xperia Z, das ZL, ZR und das Xperia Tablet Z nur 4.3 Jelly Bean rauskommt. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Da wären 4.4 angebracht gewesen für diese Geräte. Ich kann nur hoffen, dass diese Geräte nochmal geupdatet werden. Die wurden schon mal geupdatet. Deswegen gilt es da jetzt zu bangen, ob und wann die Geräte überhaupt nochmal auf 4.4 kommen können. Ja, es wird also nicht gerade erfreulich sein. Also wie gesagt, ich wäre jetzt wirklich selbst Ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge würde ich jetzt da vor diesem Update stehen, weil, ja, besser als nichts, dann nimmt man's halt. Ne? Allcast, ja, der Entwickler, übrigens Kusch, dessen ROM-Manager-App verbannt wurde, der hat noch andere gute Apps, zum Beispiel Allcast. Ja, Allcast, ist das möglich, was hier im Uncast schon mehrfach gefragt wurde von einigen Leuten? Wie kann ich meine Multimedia-Inhalte vom Handy auf dem Fernseher kriegen, beziehungsweise wie kann ich das Streaming realisieren? Ja, und hier mit Allcast, da gibt's eine App, die wirklich sehr, sehr viel Möglichkeiten bietet. Zum Beispiel kann man Geräte wie Roku, Apple TV, Xbox 360, Xbox One, Samsung, Panasonic TV, ich denke auch eine PS3 müsste gehen, ja, Google TV, ja, und andere DNLA-Geräte nutzen, um dorthin zu streamen. Das ist eine fantastische Geschichte. Damit wird Streaming hier interessant und vielleicht eine Alternative zu diesem Miracast, ja, was es da eben gibt. Chromecast, da ist eindeutig Google schuld. Chromecast geht noch nicht damit, weil immer noch die API gesperrt ist von Google für solche Funktionen zu ermöglichen. Theoretisch wird's gehen. Google will es offenbar nicht. Vielleicht sind auch Copyright-Gründe dahinter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es funktioniert mit fast allem, außer mit Chromecast. Sorry, Leute. Ja. Aber gut, wer Chromecast hat, der kann es ja auf anderem Wege machen. Ja, früher oder später. Und für alle anderen ist Allcast dann die absolute Empfehlung. Kein Root wird benötigt. Und damit würde ich sagen, yay, ist doch optimal. Gibt übrigens nicht nur für Videos, sondern auch für Bilder. Ja. Von Musik kann ich jetzt leider nichts lesen. Das ist natürlich schade, aber immerhin besser als nichts. Video Streaming ist ja schon mal gar nicht schlecht. DLNA wird auch von den Samsung-Geräten unterstützt. Dann könnte man es vielleicht sogar von dem einen aufs andere Samsung-Gerät streamen. Samsung hat auch DVD-Player, DVD-Recorder, Blu-ray-Player mit diesem wie heißt es, All-Share drin. Und möglicherweise kann man das sogar dorthin dann noch streamen. Ja, also ich find's cool. Allcast, wer Streaming-Probleme daheim hat, mal das probieren. So, und dann noch eine letzte News-Meldung aus der Kategorie "Ich hab's ja gleich gesagt". Sorry, das mache ich zwar ab und zu mal ganz gern, manchmal nervt's, aber in dem Fall bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe ja schon gesagt, GTA San Andreas war ja angekündigt und ich habe ja gesagt, Leute, geht nicht total in Euphorie auf, ja, das Ding wird bestimmt gruselig und wird sowieso nur für ein paar ganz wenige Geräte funktionieren, wenn's rauskommt. Ja, vielleicht habe ich gar nicht so richtig gelegen, denn es wurde noch viel schlimmer. Aber ich habe ehrlich gesagt damit schon gerechnet bei Rockstar. Nach den katastrophalen iFruit für Android habe ich mich ja auch schon gefragt, ob da wirklich genug Liebe für die Android-Apps vorhanden ist oder ob man vielleicht das einfach sein lassen soll und ja, wenn man keine Android-Entwickler einstellen will, ja, ob man dann das nicht einfach lassen soll. GTA 3 war bis heute nur von einer Handvoll Geräte kann man das nutzen. Ja. Und bei San Andreas war das ja auch gleich angekündigt, dass es nur bei wenigen Geräten funktionieren wird. So. Und was ist passiert? Ein katastrophaler Launch, ja, bei dem überhaupt nichts funktioniert hatte. Man konnte es gar nicht richtig spielen, ja, zuerst. Besonders ärgerlich, das ist übrigens auch schon bei GTA 3 passiert, da hatte ich mich ein bisschen an Google wenden, damit ich die Kohle zurückbekommen habe, ja. Wurde das Spiel auf diesen Geräten zum Beispiel als kompatibel angezeigt, man kann es aber gar nicht spielen, war auf fast keinem Gerät spielbar, sogar nicht auf denen, die angegeben wurden, ja. Und das Problem war auch sogar, dass es eine mit englischer Beschreibung gab, eine mit deutscher. Ja, auch das war blöd im Store geregelt. Und aufgrund der Downloadgröße konnten die Verkäufer das Spiel gar nicht mehr zurückgeben, weil der Download länger als 15 Minuten gedauert hat. Und damit war dann das Desaster perfekt. Erstmal läuft nur auf wenigen Geräten, zweitens läuft noch nicht mal auf allen Geräten, die angegeben wurden. Drittens, es gab zwei verschiedene Versionen, die nicht genug kenntlich gemacht wurden. Ja. Und man konnte das auch nicht mehr zurückgeben, weil eben dann die Zeit zu lang war. Ja. Das ist sowas von typisch Rockstar, ja, was Android anbetrifft. Also ich bin echt froh, dass die fähige Entwickler für die PlayStation haben, weil das ist echt der Hammer. Also sowas Amateure, muss ich ganz ehrlich sagen. Entschuldigung, aber wirklich Amateure. Deswegen immer Vorsicht. Ja. Entsprechend sind natürlich auch die Bewertungen ausgefallen. Ja. am Anfang waren natürlich 1 bis 2 Sterne Bewertungen die vorgegebene Größe. Mittlerweile hat sich wieder ein bisschen verbessert auf 4 Sterne, weil es dann zumindest bei den Leuten funktioniert hat, die ein kompatibles Gerät haben. Ne? Und ja, das Update, das man übrigens dazu braucht, damit das Spiel überhaupt auf den kompatiblen Geräten, nur auf den kompatiblen Geräten, funktioniert, ist sage und schreibe nochmal 550 Megabyte groß. Ja? Zusätzlich zu den 2,4 Gigabyte mehr Daten, also 5,99 € weniger auf der Kreditkarte, schreibt Giga so treffend, 2,5 Gigabyte mehr Daten auf dem internen Speicher, aber immer noch nicht spielen können. Ja. Jetzt hat man nochmal 550 Megabyte mehr drauf und geht zumindest bei einigen Geräten. Ist das der Hammer, Leute, also wirklich, oh Mann, manchmal hasse ich es wirklich, recht zu haben. Ja. Ich hätte es doch einfach den Leuten gegönnt, dass sie sich einfach dieses San Andreas, wo sie schon lang drauf gewartet haben auf dem Android, weil San Andreas für viele eins der besten GTA überhaupt ist, dass sie es einfach nur runterladen konnten und dann schön spielen und Fun haben. Aber ja, bei Rockstar ist eben nicht ganz alles so einfach auf Android. Ja, vielleicht, wie gesagt, sollte Rockstar mal ein paar andere Android-Entwickler einstellen, ja, die vielleicht nicht hier sagen, oh, iOS, ja cool, dann machen wir gleich. Jetzt müssen wir noch Android entwickeln. Ach, Mist. Ne? Ach, ja, wenn es halt nicht anders geht, komm, dann konvertieren wir den Mist halt mal, ne? Okay, ja, was soll's. So, Leute, jetzt komme ich mal zu Community-Geschichten. Ja, es ist doch schon wieder ziemlich lang. Ja, wollte gar nicht so lang machen. LG Chromebase kommt raus. Das schreibt der Christian. Und zwar ein All-in-One-Computer mit Chrome OS. Genau sowas wie der iMac, ich hab's gesagt, Entschuldigung. Aber es ist das Erste, was mir einfällt, als ich das gesehen habe. Ja, warum nur nehmen die immer das Design? Na egal. Auf jeden Fall kommt das Teil jetzt mit Chrome OS und so ein All-in-One-Computer. Da macht Chrome OS auch Sinn. Ja, ist sicherlich nicht dafür gedacht für die Superpower High-End High-Tech-User. Aber für die wird es auch sicherlich bald eine Möglichkeit geben, das Teil mit Ubuntu oder mit Linux Mint zu versehen. Ja. Ein Intel Celeron-Prozessor kommt da zum Einsatz, 2 GB RAM. Wenn ihr jetzt so zusammenzuckt, was, 2 GB? Das ist ja 1990. Ja, wollen wir nicht übertreiben, ja. 1999, sagen wir mal. Aber dann lasst euch gesagt sein, es ist Chrome OS und es kommt mit eigentlich mit weniger aus als Android, ja, weil es eben nicht ganz so komplex ist wie Android. 16 GB iSSD-Speicher, das ist also sowas wie die Festplatte da drin und auch da ist es ausreichend, weil das Teil ein Cloud-Computer ist. Ja, es hat zwar auch Offline-Fähigkeiten wie eben die Chromebooks und es wird immer wieder falsch beschrieben, es gibt auch Offline-Funktionalität. Nein, ihr habt keinen Klotz, keinen Backstein daheim liegen, wenn ihr keine Online-Verbindung habt. Aber, und das ist auch klar, es ist hauptsächlich ausgelegt auf Online-Verbindung. Ja, so. HDMI-Eingang. Sehr interessant, da bin ich mal gespannt, was man damit machen kann. Wahrscheinlich einfach nur den Monitor benutzen, ja, der ja, da integriert ist, sonst nichts. Dreimal USB, einmal USB 3.0. LAN-Verbindung, die WLAN-Verbindung wird nicht angegeben, aber wird wahrscheinlich vorhanden sein. So schreibt mobiflip.de. Dann Zubehör ist klar, Tastatur, Maus und ein Kabelorganizer. 1,3 Megapixel, 720 HD Webcam. Naja, paar Pixel hätten sie da mehr machen können. Aber gut, für eine Webcam wollen wir mal nicht zu kleinlich sein. Ja. Ich selbst hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Power unter der Haube gemacht hätten. Intel Celeron-Prozessor, so ein i3-Prozessor, das vielleicht sogar ein i5 hätte ich mir dann doch eher gewünscht für das Teil, um das einfach ein bisschen zukunftsfreudiger zu machen. Weil auch im Browser, auch mit im Chrome OS, können da dann manchmal Tasks laufen, die einem die Schuhe ausziehen. Ja, ich sag nur, tut mal CityVille aufmachen und dann macht vielleicht noch Deezer auf. Ja, dann war's das mit eurer Rechenleistung. Dann geht das schon ganz schön in die Knie. Flash braucht nun mal eben unwahrscheinlich viel Leistung. Ist natürlich Crap, aber ist nun mal so. Und dann nützt nichts, wenn man dann sagt, ja, ja, fürs Internet surfen, ja, für Internet surfen brauchen wir auch ein bisschen Power. Ja, deswegen, man weiß nicht, wie sich das entwickelt in Zukunft. HTML5 ist auch nicht gerade ein Waisenknaben, Maschinenpower betrifft. Und wenn dann die ersten großen Spiele auf HTML5 kommen, ja, oder Apps auf HTML5, die richtig großen, dann wird auch hier es knapp werden mit dieser Ausstattung. Ja. Und deswegen kann ich mich auch nur im Christian anschließen, warum nicht einfach für einen Aufpreis High-End Snapdragon 805, das sind 4x2,5 GHz und 4 GB RAM. Zack. Ja, absolut 100% Zustimmung. Warum denn nicht? Warum bringt man nicht noch eine Zusatzversion raus für Leute, die ein bisschen mehr Power benötigen oder zumindest für Leute, die daran denken, dass sie vielleicht das Gerät auch nur in 2 Jahren benutzen wollen? Ja? Da gehen heutzutage einfach die Firmen davon aus, dass man ein Gerät sowieso nicht länger als 1 bis 2 Jahre nutzt. Ja? Hey, was sind das? Elektronikschrott? So viel? Das kann gar nicht sein. Ja, eben schon bei Sony schon die Frage gestellt, ja, warum nur das 4.3 Update, stelle ich das hier bei Samsung Galaxy Note 2 auch mal. Der Alexander schreibt, das 4.3 Update für das Samsung Galaxy Note 2 ist endlich da. Seit dem Update ist mir aufgefallen, dass Folder Sync übrigens einen erhöhten Akkuverbrauch verursacht, ja. Alle Einstellungen und Ordnerpaare sind unverändert und es gab auch in letzter Zeit nichts für Folder Sync zu synchronisieren. Hat noch jemand dieses Problem oder kennt eine Lösung? Es sind jetzt eigentlich gleich 2 Sachen auf einmal. Ich habe es nämlich nochmal verlinkt mit dem Folder Sync, weil ich denke, das ist auch sehr wichtig. Aber erstmal noch zu dem Galaxy Note 2 Update. Auch hier die Frage, Mensch, 4.4 ist schon draußen, jetzt kommt das 4.3 Update. Ja, ich weiß, vielleicht verlange ich ein bisschen zu viel, aber trotzdem ist es so eine Sache. Man kann sich freuen, dass ein 4.3 Update kam für das Galaxy Note 2, aber so, ja, auf der anderen Seite ist es doch, ach schade, warum nicht das 4.4? Und da steht auch wieder die Frage im Raum, Samsung, bringt die 4.4 Update für das Note 2 jemals raus oder nicht? Ja, die Frage. Ja, gut, Folder Sync, wie gesagt, auch noch etwas. Ich bin selbst ja Folder Sync Benutzer, allerdings habe ich momentan keine Sync Tasks aktiviert. Das heißt, bei mir wird es nicht im Hintergrund gestartet. Eine der schönen Apps, sage ich mal, die sich nicht im Hintergrund starten, wenn man keine Tasks hat. Die anderen laden sich da immer rein in den Vordergrund, ja, und bleiben drin, egal ob man etwas hat, das eben relevant ist oder nicht. Klar, wenn natürlich ein Hintergrundtask festgelegt wird, dann muss das auch beim Booten starten und muss im Hintergrund bleiben. Schon kann der Task auch nicht ausgeführt werden. Von daher kann ich es jetzt selbst nicht sagen. Ich werde vielleicht mal hier so ein Fake-Sync aktivieren, um das mal zu testen, ob das bei mir auch der Fall ist. Hat sonst noch jemand Probleme mit dem Folder-Sync nach dem Update 4.3 oder ist das vielleicht etwas, was nur auf dem Galaxy Note 2 jetzt interessant ist? Und das ist natürlich die Frage und das wird nicht nur den Alexander interessieren, sondern auch mich persönlich und bestimmt auch viele andere, ob jetzt hier das 4.3 Update auf dem Galaxy Note 2 schuld ist oder ob das allgemein ein Problem ist mit Folder Sync und Android 4.3. Dann komme ich jetzt. Nein, halt, ich habe noch was. Der Vivo X-Play 3S ist erstmal nicht verfügbar. Auch das kommt von Christian. Das erste Quad-HD-Smartphone mit 6 Zoll wurde offiziell präsentiert. Das schreibt taptech.de und leider offiziell nicht in Deutschland, wie so oft. Ja, das Teil hat 2560x1440 Pixel. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das viel zu viel. Ja, finde ich total übertrieben. Aber für die Pixel-Fans unter euch, ja, die werden sich freuen. 6 Zoll mit 2560x1440 Pixel. Okay, gut. Mein TV mit 91 cm hat weniger Pixel und ich benutze noch nicht mal HD, weil das viel zu weit weg steht. Okay, aber egal, gut, ja. Egal. Mit 490 ppi kann man dann halt mal auch sagen, ja, guck mal, mein Handy hat mehr Pixel als deins, ja. Vielleicht auch mehr Dead Pixels. Aber die anderen Leistungsdaten sind jedenfalls sehr, sehr gut. Braucht man auch bei dem großen Display, da wird nämlich ein Großteil der Rechenleistung wieder draufgehen für das Display. Aber 2,3 GHz Snapdragon 800 Quad-Core-Prozessor, 3 GB RAM, 3 GB Hauptspeicher, so sollte das heute sein beim modernen Telefon, Wahnsinn. Interne Speicher 32 GB, da wurde auch nicht gegeizt. Ja, Stereo-Lautsprecher sind integriert, DTS-Sound und auch LTE, 13 Megapixel-Kamera, und Video mit 1080p Aufnahme, da kann man doch nicht meckern, ja. Eine Frontkamera mit 5 Megapixel, das ist ja traumhaft geradezu. Und ja, wo gibt's das Teil? Nicht ganz genau in Deutschland. 4,5 mm dünn, nur, auch das ist irre, sage ich da nur, ja. Aber wir müssen da jetzt eben noch in die Röhre schauen. Ja, ich hoffe, dass das auch mal bei uns kommt. Das Vivo X-Play 3S. Ich dachte zuerst, das wäre ein Sony wegen dem komischen X-Play, aber es ist natürlich kein Sony, sondern das ist von Vivo. Ja. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum es bei uns nicht vorhanden ist. Äußerst schade und hoffentlich kommt es nochmal zu uns. Das ist ein eindeutiger Kaufkandidat hier, das Teil. Ja, irre. Jetzt noch Sailfish OS drauf und das Ding wird der absolute Hammer. So, jetzt komme ich zu der App der Woche. Ich hab schon angekündigt, auch das ein Game mit In-App-Käufe. Das heißt eine Freemium-Software. Habt also Spaß damit, erstmal das Spiel zu kaufen, kostenlos. Übrigens im Moment in der Weihnachtsaktion gibt's auch hier eine spezielle Ausstattung, ja, die Peppermint Steamer Engine, das gibt's für euch kostenlos diese Woche noch, ja, und dann könnt ihr loslegen mit euren mit eurer, ja, sagen wir mal Zugsimulation, ja. Zughandelssimulation. Ich hab's deswegen so vorsichtig gesagt, weil eine Zugsimulation, da kann man sich auch andere Sachen drunter vorstellen. Es ist keine Modelleisenbahnsimulation oder ähnliches, sondern es ist mehr sowas wie man muss Produkte, ja, möglichst effektiv von einem Bahnhof zum anderen machen. Da kann man dann ausgedehnte Streckennetze erstellen. Schön übrigens, dass es ein europäisches Streckennetzen sind, ja. Und nach und nach kann man dann ausbauen, ja. Das geht dann sogar auf andere Kontinente über, beispielsweise Afrika, ja, mit einer, ja, virtuellen Verbindung. Ich weiß nicht, gibt schon einen Eisenbahntunnel zwischen Spanien und Afrika. Ich weiß gar nicht, ja. Kann das sein? Ja. Also zwischen London und und im Festland Europa gibt's ja schon diese Verbindung, ja, weiß nicht, ob das jetzt hier nur virtuell ist, ist ja auch egal, auf jeden Fall könnt ihr da eure Strecken ausbauen bis zum geht nicht mehr, das kostet natürlich alles Geld, ja, Coins und In-App-Geld, das könnt ihr wiederum kaufen, ja, da sind wir dann bei dem Freemium-Teil, kaufen gegen echtes Geld, ja, und dann könnt ihr eure Eisenbahn eben schneller ausbauen. Allerdings gilt das auch ohne, dass ihr was zahlt dafür, ganz klar. Wer eben Geduld hat und sich nicht weiter dran stört, dass es eben schon manchmal langwierig sein kann, bis man eben entsprechend genug Geld zusammengetragen hat, in einem In-App-Geld, ja. Da ist es okay. Man muss zum Beispiel auch darauf achten, dass an einem Zielbahnhof die Lok wieder aufgetankt wird. Ja, und dass auch von Zeit zu Zeit eine Reparatur fällig ist von der jeweiligen Lok bzw. von dem Zug. Und das kann gemacht werden mit Coins oder eben auch mit Sachen, die man findet unterwegs, ja, so an Bahnhöfen, so solche Crates, ja, so Container, da holen, da sind oftmals Teile drin, die man braucht für eine Reparatur oder für neue Loks zusammenzubauen, etc. So geht es dann, ja, so kann man das dann machen und ich muss sagen, das macht richtig Spaß. Es ist so, wie man es von den Freemium Games gewöhnt ist, man macht dann eben einige Aufgaben, verteilt man dann, das heißt, man startet die Loks, ja, und lässt die dann fahren und das dauert je nach Strecke ein paar Minuten oder auch viel, viel länger, ja, es kann auch mal später dann ein paar Stunden dauern, bis der Zug dann an seinem Ort angekommen ist, am Bestimmungsort. Um das dann natürlich zu beschleunigen, da kann man dann wieder mit dem In-App-Geld, ja, das so einen sogenannten Boost geben, ja, und dann ist die Lok sofort da. Ja. Auch das, wie gesagt, ein Anreiz sollte es wieder sein, um eben dann hier Geld auszugeben. Muss man nicht, kann man aber. Die App ansonsten ist sehr, sehr schön. Es macht sehr viel Spaß, damit zu spielen. Und ja, ich tapp mich, dass ich immer wieder das Tablet schnappe und hier damit anfange zu spielen. 36 Megabyte ist es so im Mittelfeld, was die Größe betrifft, läuft einwandfrei auf meinem uralten Galaxy Tab P1000, sollte also auch bei anderen Leuten mit einem Single-Core-Prozessor mit 1 GHz ohne Probleme laufen, auf einem modernen Handy absolut kein Problem, denke ich mal. Und sieht gut aus, die Grafik ist allerdings so ein bisschen auf 8-Bit getrimmt, wenn auch der Hintergrund, ja, und Vordergrund teilweise auch durch bestimmte Effekte viel realistischer aussieht, ja, und es auch so ein, ja, so einen optischen 3D-Effekt hat, kein richtiges 3D, aber so ein optischer 3D-Effekt sieht gut aus, ja. Und wer sowas mag, solche Handelsstreckensimulationen, der wird sicherlich hier begeistert sein davon. Und wie gesagt, jetzt diese Woche noch diese Peppermint Steamer, ja, Engine, also eine Weihnachtseisenbahn, ja, gibt's kostenlos und 50% Rabatte noch auf In-App Käufe. Genau. Also, jetzt im Play Store zur Verfügung, ja, letztes Update kam am 20. Dezember, ist das nicht schön, ja. Und damit sag ich, dass wir am Ende der Sendung sind, genau, und natürlich diesmal besonders, ja, eine schöne Woche, ja, und auch hier sage ich mal heute mal nicht die Kontaktmöglichkeiten, außer die Seite uncast.netcast.com, uncast.netcast.com, die Woche bin ich out of order irgendwie, aber es gibt noch den Uncast vor Silvester. Ja, und da könnt ihr euch schon wieder freuen. Gibt's auch einen Rückblick so, ja, wie immer, muss ja sein, ne? Weiß ich später euch damit. Aber eine besonders schöne Woche für euch, ja, und eine wunderschöne Kussnachten, ja, bei mir Tradition, ja, Leute, die ihr mag oder auch die ihr nicht ganz so mögt, nehmt auch einfach mal jemanden in den Arm und gebt ihm einen Kuss auf die Wange, der kann einem da böse sein, ja, und deswegen für euch eben eine besonders schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, fröhlich Kussnachten und hoffentlich hört man sich nächste Woche wieder. Bis denn, tschüss!